Das Glück von Friedrich von Schiller. Selig, welchen die Götter, die Gnädigen vor der Geburt schon liebten, welchen als Kind Venus im Arme gewiegt, welchem Phöbus die Augen, die Lippen Hermes gelöset und das Siegel der Macht Zeus auf die Stirne gedrückt. Ein erhabenes Los, ein göttliches, ist ihm gefallen. Schon vor des Kampfes Beginn sind ihm die Schläfe begrenzt. Ihm ist, eh er es lebte, das volle Leben gerechnet. Eh er die Mühe bestand, hat er die Chares erlangt. Groß zwar nenn ich den Mann, der sein eigner Bildner und Schöpfer durch der Tugend Gewalt selber die Parze bezwingt. Aber nicht erzwingt er das Glück, und was ihm die Chares neidisch geweigert, erringt nimmer der strebende Mut. Vor Unwürdigem kann dich der Wille, der Ernste bewahren. Alles Höchste, es kommt frei von den Göttern herab. Wie die Geliebte dich liebt, so kommen die himmlischen Gaben. Oben in Jupiters Reich herrscht, wie in Amors, die Gunst. Neigungen haben die Götter, sie lieben der grünenden Jugend lockigte Scheitel. Es zieht Freude die Fröhlichen an. Nicht der Sehende wird von ihrer Erscheinung beseligt, ihrer Herrlichkeit Glanz hat nur der Blinde geschaut. Gern erwählen sie sich der Einfalt kindliche Seele in das bescheidne Gefäß, schließen sie Göttliches ein. Ungehofft sind sie da und täuschen die stolze Erwartung, keines Bannes Gewalt zwinget die Freien herab. Wem er geneigt, dem sendet der Vater der Menschen und Götter seinen Adler herab, trägt ihn zu himmlischen Höhen. Unter die Menge greift er mit Eigenwillen, und welches Haupt ihm gefället, um das flicht er mit liebender Hand jetzt den Lorbeer und jetzt die Herrschaft gebende Binde, krönte doch selber den Gott nur das gewogene Glück. Vor dem glücklichen Heer tritt Phöbus, der pythische Sieger, und der die Herzen bezwingt, Amor, der lächelnde Gott. Vor ihm ebnet Poseidon das Meer, sanft gleitet des Schiffes Kiel, das den Cäsar führt und sein allmächtiges Glück. Ihm zu Füßen legt sich der Leu, das brausende Delphin steigt aus den Tiefen und fromm beut es den Rücken ihm an. Zürne dem Glücklichen nicht, dass den leichten Sieg ihm die Götter schenken, dass aus der Schlacht Venus den Liebling entrückt. Ihn, den die Lächelnde rettet, den Göttergeliebten, beneid ich, jenen nicht, dem sie mit Nacht deckt den verdunkelten Blick. War er weniger herrlich, Achilles, weil ihm Hephaistos selbst geschmiedet den Schild und das verderbliche Schwert, weil um den sterblichen Mann der große Olymp sich beweget? Das verherrlichet ihn, dass ihn die Götter geliebt, dass sie sein Zürnen geehrt und Ruhm dem Liebling zu geben, Hellas bestes Geschlecht stürzten zum Orkus hinab. Zürne der Schönheit nicht, daß sie schön ist, daß sie verdienstlos wie der Lilie Kelch prangt durch der Venus Geschenk. Laß sie die Glückliche sein, du schaust sie, du bist der Beglückte, wie sie ohne Verdienst glänzt, so entzücket sie dich. Freue dich, daß die Gabe des Lieds vom Himmel herabkommt, daß der Sänger dir singt, was ihn die Muse gelehrt. Weil der Gott ihn beseelt, so wird er dem Hörer zum Gotte. Weil er der Glückliche ist, kannst du der Selige sein. Auf dem geschäftigen Markt, da führe Themis die Waage, und es messe der Lohn streng an der Mühe sich ab. Aber die Freude ruft nur ein Gott auf sterbliche Wangen, wo kein Wunder geschieht, ist kein Beglückter zu sehen. Alles Menschliche muß erst werden und wachsen und reifen, und von Gestalt zu Gestalt führt es die bildende Zeit. Aber das Glückliche siehst du nicht, das Schöne nicht werden. Fertig von Ewigkeit her steht es vollendet vor dir. Jede irdische Venus ersteht wie die erste des Himmels, eine dunkle Geburt aus dem unendlichen Meer. Wie die erste Minerva, so tritt mit der Ägis gerüstet aus des Donnerers Haupt jeder Gedanke des Lichts.